Erster um diese Zeit griff König Herodes einige Leute der Gemeinde an. Er wollte ihnen schaden. Zweiter, er ließ Jakobus töten. Jakobus war der Bruder von Johannes. Dritter, Herodes sah, dass die Juden das gut fanden. Darum ließ er auch Petrus festnehmen. Es war die Zeit des Passafestes. Vierter, er ließ Petrus ins Gefängnis werfen. 16 Soldaten sollten ihn bewachen. Herodes wollte Petrus nach dem Passafest dem Volk zeigen. Fünfter, Petrus war im Gefängnis und wurde bewacht. Die Gemeinde betete aber immerzu für ihn zu Gott. Sechster, Herodes wollte Petrus am nächsten Tag zeigen. In der Nacht schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war mit zwei Ketten gefesselt. Wachen standen vor der Tür des Gefängnisses. Siebter, plötzlich erschien ein Engel des Herrn. Licht leuchtete im Raum. Der Engel stieß Petrus in die Seite und weckte ihn. Er sagte, steh sofort auf. Die Ketten fielen von seinen Händen. Achter, der Engel sagte zu Petrus, zieh deine Kleider an und deine Sandalen. Petrus tat es. Der Engel sagte, zieh deinen Mantel an und folge mir. Neunter, Petrus ging hinaus und folgte dem Engel. Er verstand nicht, dass es wirklich geschah. Er dachte, er sähe einen Traum. Zehnter, sie gingen an der ersten und zweiten Wache vorbei. Dann kamen sie zu einem eisernen Tor zur Stadt. Das Tor öffnete sich von selbst für sie. Sie gingen hinaus und ein Stück die Straße entlang. Plötzlich verließ der Engel Petrus. Elfter, Petrus konnte wieder klar denken. Er sagte, jetzt weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich von Herodes befreit. Er hat mich auch von dem befreit, was die Juden von mir erwarteten. Zwölfter, nachdem Petrus sich orientiert hatte, ging er zum Haus von Maria. Maria war die Mutter von Johannes, der auch Markus hieß. Dort beteten viele Leute zusammen. 13. Petrus klopfte an die kleine Tür. Eine Dienerin namens Rode ging hin, um zu hören, wer da war. 14. Sie erkannte die Stimme von Petrus. Aus Freude öffnete sie die Tür nicht. Sie lief hinein und sagte, dass Petrus vor der Tür stand. 15. Die Leute sagten zu ihr, du bist verrückt. Aber sie sagte immer wieder, dass es stimmte. Dann sagten sie, es ist dein Engel. 16. Petrus klopfte weiter. Als sie öffneten, sahen sie ihn. Sie waren sehr überrascht. 17. Petrus gab ihnen ein Zeichen, still zu sein. Er erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geholt hatte. Er sagte, sagt Jakobus und den anderen Brüdern davon. Dann ging er hinaus an einen anderen Ort. 18. Als der Tag kam, waren die Soldaten sehr beunruhigt. Sie fragten sich, was mit Petrus passiert war. 19. Herodes ließ Petrus suchen, aber er fand ihn nicht. Er fragte die Wachen aus und ließ sie wegbringen. Dann ging Herodes von Judä nach Caesarea und blieb dort. 20. Herodes war wütend auf die Leute aus Tyrus und Sidon. Sie schickten Boten zu ihm. Sie überzeugten Blastus, den Diener des Königs. Sie baten um Frieden, weil ihr Land Essen vom König brauchte. 21. An einem bestimmten Tag zog Herodes seinen Königsmantel an. Er setzte sich auf den Thron. Dann sprach er öffentlich zu den Leuten. 22. Das Volk rief ihm zu, ein Gott spricht, kein Mensch. 23. Sofort schlug ihn ein Engel des Herrn. Das war, weil Herodes Gott nicht die Ehre gab. Er wurde krank und starb. Würmer fraßen ihn. 24. Aber die Botschaft des Herrn wurde immer größer und verbreitete sich. 25. Barnabas und Saulus kamen von Jerusalem zurück. Sie hatten ihren Auftrag erfüllt. Sie nahmen Johannes mit, der auch Markus hieß.